Gibt es hier eine Frage, wann willst du aufstehen und dich dagegen zu erheben? Weil viele Sachen passieren und viele Sachen passieren. Ich habe zum Beispiel eine Sache gehabt am Donnerstag mit meiner Mutter. Sie wollte beten, bevor ich Amina abholen wollte, wollte sie nochmal beten. Und dann haben wir gebetet. Und dann auf einmal meinte sie zu mir so, und die hatte gebetet und hat dann, die letzten Sprüche waren so, ich segne das Wasser, ich segne dies. Und ich dachte mir so, Moment mal. Ne? Ich habe natürlich auch mitgebetet, aber die letzten Sätze habe ich dann genauer zugehört und dann meinte sie, segne das Wasser und bla bla bla und so. Und ich habe dann haben wir Amen gesagt und dann hat sie gesagt, jetzt trinken wir nochmal ein Glas Wasser. Ich so, guck die so an, ich so, warum soll ich das Wasser trinken hier? Ja, weil ich es gesegnet habe und so, ich guck die so an. Ich hab gesagt, du hast das Wasser gesegnet? Ja, dass das Wasser quasi dich von innen reinigt und so. Hab ich meine Mutter angeguckt. Hab gesagt, okay, hab getrunken, hab Jezreel gegeben, Jezreel hat noch mehr Schlücke genommen und dann habe ich Amina abgeholt. Und im Auto, ey, entstand so ein Krieg in mir. So, ich hab die ganze Zeit dachte so, was soll das? Warum segnet sie das Wasser und warum hast du getrunken? Ne, also ich habe getrunken ohne Angst, weil ich gesagt habe, okay, sinnlos, aber ich habe in dem Moment einfach getrunken einfach gelassen, diesen Moment da einfach stehen gelassen. Und das hat mich so geärgert im Inneren, dass ich dann quasi Amina angerufen habe und ihr das erzählt habe. Und sie dann einfach gesagt hat, das erinnert mich auch an die katholische Kirche und alles drum und dran. Ich meinte, ja, das ist doch sinnlos. Ne? Und habe ich gebetet, sobald ich zu Hause bin, dass ich den Mut unseres Herrn habe und meine Mutter quasi damit konfrontiere. Und der Heilige Geist hat mir einfach so einen coolen Moment gegeben, weil ich wusste nicht, wie ich damit anfangen soll, weil es ist ja schon 20 Minuten her und danach nochmal das bereden und so bla bla bla, aber meine Mutter wollte mir nochmal was geben, also war in der Küche, hat gekocht und so und dann hat sie mir was zu essen gegeben und dann meinte ich, dann hat der Heilige Geist gesagt, okay, das ist jetzt der Moment, wo du anfangen kannst, darüber zu reden, aber jetzt nicht direkt, sondern mach einfach einen Spruch. Und dann hat sie mir mein Teller geben wollen, dann meinte sie so, willst du das Essen auch nicht nochmal segnen, wie du das Wasser gesegnet hast? Und dann hat sie sich Schrott gelacht. Dann hat sie angefangen zu lachen und ich habe auch gelacht und meinte so, jetzt mal ernsthaft, Mama. Jetzt haben wir gelacht, aber erklär mir mal bitte, warum du das Wasser gesegnet hast und warum du dann quasi geglaubt hast, wie wir das Wasser trinken, dass das Wasser uns von innen rein. Dann es war gut, dass ich Amina gefragt habe, weil Amina hat mir gesagt, dass meine Mutter ihr quasi so eine Rundmail geschickt hat, dass irgendein Mensch auf dieser Welt, Hautfarbe ist gerade egal, aber ihr wisst, welche Hautfarbe, gesagt hat, bitte betet um 10 Uhr, bla bla bla, und trinkt Wasser, bla bla bla, das segnet das Wasser und das wird euch reinigen vor Corona und so, meinte ich so. Das hat meine Mutter dir geschickt. Ich so, also dieser Gedanke von ihr, quasi dieses Wasser zu segnen und so, das kam von diesem Blödsinn. Dann habe ich mit der gesprochen und so. Und dann habe ich gesagt, Mama, hör mal zu. Das, was du gemacht hast, ne? Wo hast du das her? Dann meint sie so, ja, der Heilige Geist hat mir einfach nur gesagt, dass ich das machen soll. Und ich gucke ihr so in die Augen und habe das ihr Lächeln dabei gesehen, ne? Und dann meinst du, wenn der Heilige Geist das gesagt hat, dann müssten wir doch in der Bibel das finden. Dass Menschen Wasser segnen und sie segnen Gegenstände oder Wasser, damit das uns hilfreich ist. Als ob wir quasi jetzt Zaubergegenstände haben und so. Und meine Mutter so, ja nein, ich habe einfach das Gefühl gehabt und so. Ich so, und ich habe gemerkt, sie wollten das nicht sagen und ich wollte ja nicht sagen, Amina hat mir das gesagt und so. Und dann hat sie aber irgendwann gesagt, so, ja, es gibt's auch jetzt in dieser Zeit, gibt es ja Menschen, dass Gott wirkt doch immer durch Menschen und Auch in dieser Zeit wird Gott durch Menschen, und es gibt Menschen, die geben dir einfach Ratschläge. Meinst du, Mama, nur weil diese Menschen Ratschläge geben, heißt es das nicht, dass das richtig ist. Du musst diese Sachen prüfen. Gott hat uns diese Möglichkeit gegeben, die Bibel gegeben, damit jede Sache, die ein Mensch zu dir sagt, dass du sagen kannst, ich prüfe es, bevor ich es mache und so. Und das, was du da gemacht hast, finde ich nicht in Ordnung. Und ich rejecte das, aber ich bitte auch dich darum für deine Beziehung zu Gott, dass du solche Sachen einfach nicht mehr machst. Es sei denn, der Heilige Geist sagt es wirklich, aber der Heilige Geist arbeitet nicht so, weil wir haben den Heiligen Geist gerade wegen dieser Sache. Wir brauchen nicht Sachen zu segnen, wir brauchen nicht Sachen zu irgendwie anzubieten oder so, damit wir uns helfen. Wir haben den Heiligen Geist. Jesus Christus hat das doch für uns dagelassen, für den Heiligen Geist, damit wir Beziehungen führen und damit er uns durch die Sache hilft. Und meine Mutter hat mir zugehört und hat mir dann irgendwann Recht gegeben. Man meint so, Mama, ich möchte nicht, dass du mir einfach nur Recht gibst, sondern ich will, dass du es verstehst. Ich will, dass du es wirklich verstehst. Nimm das mit, was ich dir gesagt habe, bete darüber, so dass der Heilige Geist diese Antwort bestätigen kann, was ich dir sage. Du musst die Sachen prüfen, weil ich hab dir ein Beispiel gesagt, was ist, wenn jetzt du jetzt von irgendjemandem hörst oder so, oder geh auf die Straße, bla bla bla, und töte diese Person. Würdest du das machen? Hat meine Mutter mich auch geguckt und meinte so, ja, ich würde das machen. So, mit einem Lächeln meine ich, Mama, ganz ehrlich, wir reden doch gerade nur vernünftig. Meinst du, ich würde das machen, weil dieses Beispiel gab es doch auch früher bei Abraham. Weil ich genau weiß, dass Gott, bevor ich das mache, mich aufhalten wird. Meinst du, was ist, wenn Gott das nicht macht? Und meinte so, aber er hat das auch bei Abraham gemacht. Meinst du, ja, aber Abraham hat das gemacht. Aber du weißt schon, dass Gott auch David benutzt hat, um Menschen zu töten. Er hat David geschickt und hat gesagt, lösch das aus, und Saul auch. Weißt du das? Das heißt, Gott sagt nicht immer, kurz bevor die Klinge den Hals des Gegners trifft, stopp, lass sein. Gott vielleicht schweigt in diesem Moment und du ziehst einfach durch. Deswegen sage ich dir, es ist nicht, dass du musst es prüfen, weil in heutiger Zeit wird Gott keinen Menschen schicken, damit er einen anderen Menschen umbringt. Aber wenn du blind drauf losläufst, dann wirst du quasi das machen, obwohl das nicht von Gott ist. Also prüfe das. Ja, und das war auf jeden Fall ein gutes Gespräch. Ich bin Gott dankbar dafür, dass wir einfach ein gutes Gespräch geführt haben, weil ich kenne die Gespräche mit meiner Mutter. Wenn es darum geht, dann hat sie einen auf Dickkopf gemacht und ich wurde lauter und so. Und das war einfach ein sehr, sehr harmonisches Gespräch, wo wir beide uns austauschen konnten und aus Liebe und auch ein bisschen lachen konnten dabei. Und das hat mir einfach gezeigt, dass Gott auf jeden Fall wirkt und mir diesen Moment gegeben hat. Weil das hat mich einfach nicht losgelassen. Ne? Das Gefühl hat mich einfach nicht losgelassen, weil ich mir gedacht habe, so, das kann nicht sein. So, meinst du, genauso öffnet man auch den Teufel die Tür, ne? Das, indem du einfach nur so einen Blödsinn machst. Ich habe auch zu meiner Mutter gesagt, was ist, wenn das ein Ritual gewesen wäre? Was ist, wenn dieser Typ einen Sinn dahinter gehabt hat, dass er gesagt, dass er die Leute sagt, dass er die Punkt um 10 Uhr und dann das und das, damit er das benutzen kann und irgendwie eine Tür in der Familie aufmachen kann, wo der Teufel reinkommt. Und das möchte ich in diesem Haus nicht, habe ich gesagt. Und ich möchte sowas nicht in meiner Wohnung. Dann habe ich auf jeden Fall nochmal danach gebetet und habe wirklich zu Gott gebetet und gesagt, wenn das eine Sache war, was eine Tür geöffnet hat, dann soll die Tür sich so genauso schließen, wie sie sich geöffnet hat, weil in diesem Haus lebt mein Herr. Ne? Und das ist auch eine Sache, die ich quasi in dem Moment auch für mich genutzt habe, weil das ist ein Recht von mir, weil ich ein Kind Gottes bin, dass ich Autorität darüber habe, was in dieser Wohnung passiert, indem ich das meinen Herren gebe. Genauso wie ich meiner Frau, meine Geschwister, meine Kinder und ihr genau das Gleiche dem Herrn gegeben hat. Ihr habt auch die Autorität und kennt euren Recht, beziehungsweise ihr wisst, was ein Kind Gottes ist und weiß, dass ein Kind Gottes diese Autorität hat. Ne, weil viele Kinder Gottes denken falsch in der Hinsicht, oh mein Gott, ich habe jetzt vielleicht was gemacht und so und habe jetzt dem Teufel die Tür geöffnet und der Teufel kann jetzt reinkommen und bla bla bla machen. So, wenn du das nicht erkennst, natürlich kann der Teufel das machen. Aber sobald du das erkennst, hast du das Recht, als Kind Gottes den Teufel und nicht daran zu denken, glauben, was ist, wenn der Teufel stärker ist. Schon bewiesen, weil stärker ist, wenn das einmal reingekommen ist, kannst du noch wieder, egal was dahinter steckt, denn das, was hinter dir ist oder in dir ist, ist immer stärker als das, was der Teufel produzieren möchte. Deswegen muss man sich seine Rechte als Kind Gottes bewusst machen. Und wenn man das nicht so versteht, kann man sich einfach dieses Beispiel nehmen von einem Bürger in Deutschland. Ja? In Deutschland gibt es Bürgerrechte. Und die ganzen Leute, die in der Bundesrepublik Deutschland leben, besitzen verschiedene Rechte. Beispiel das Recht zur Meinungsäußerung, also die Freiheit. Die Freiheit zur Meinungsäußerung oder das Recht der Gleichheit vor dem Gesetz. Es gibt auch Glaubens- und Gewissensrechte, über die der Mensch frei verfügen kann. Man sagt ja immer, ich weiß nicht, wie das liegt. Kennt ihr das Lied, die Gedanken sind frei? Ja. Das Recht hast du auch als Mensch hier, dass deine Gedanken frei sind und dass du deine Gedanken äußern kannst. Oder es gibt aber auch ein Recht in Deutschland, das Recht auf Widerstand. Ne? Jeder Bürger hat das Recht und die Pflicht, und das ist wirklich das Recht und die Pflicht, gegen Gesetze oder gegen Mächte, die quasi eine Bedrohung gegenüber den Menschen, die in Deutschland leben oder über das Land, er kann dagegen wirken. Er kann da hingehen und rausgehen und sagen, nein, das möchte ich nicht. Ich protestiere, gehe ins Gericht dahin und werde gegen diese Sache kämpfen, weil diese Sache untergräbt gerade mein Recht oder bedroht gerade das Land, wo ich gerade lebe. Und das ist dieses gesetzliche Recht des Widerstands. Wenn Dinge falsch laufen, so steht es auf Papier. Also es steht, wir wissen ja, dass Deutschland sehr viele Gesetze auf Papier hat, aber ob man diese Sache umwandelt, ist wiederum was anderes. Aber es steht auf Papier, dass Menschen hier das Recht haben, sich zu widersetzen gegenüber Sachen, die eine Bedrohung dastehen. Und es gibt einen Unterschied, ob man die Gesetze kennt und ob man diese auch anwendet. Weil du musst für dein Recht kämpfen hier in Deutschland. Und ich rede generell in Deutschland, weil wir leben hier. Und damit du musst für dein Recht kämpfen, damit du diese auch durchsetzen kannst. Weil es gibt genug Sachen, wo der Mensch kein Recht hat. Zum Beispiel Ausländer kommen in diesem Land, kennen sich gar nicht mit deutschem Recht aus und haben 3 Kinder und so und wissen nicht, dass Eltern ein Recht auf Kindergeld haben. Und wenn die das nicht wissen, wenn sie das anwenden, und auch wenn die das wissen, müssten sie dennoch gewisse Formulare ausfüllen, damit die diese Sache bekommen. Ansonsten wissen sie das, aber dieser Schritt dahin, diese Formulare auszufüllen, fehlt, kriegen sie kein Kindergeld. Das ist bei vielen Sachen so hier in Deutschland. Deswegen muss man die Gesetze nicht nur kennen, sondern man muss sie auch anwenden können. Und du kannst 100-mal Recht haben, aber wenn du dich nicht dahinter setzt, wirst du das Recht nicht haben oder bekommen. Bis jetzt kommt ihr alle mit? Ja. Ja, Amen. Okay. So. Es gibt genug Mächte, Ansprüche hier auf dieser Welt, die versuchen mit all der Kraft dich deines Rechtes zu berauben. Und die auch gezielt dahin gehen und sagen, nein, wir wollen dir das Recht, also dich von diesem Recht berauben, also die wollen dir dieses Recht klauen, so damit du das nicht dass du dieses Recht nicht wahrnehmen kannst. Und wenn wir mal zu Philipper 3,20 gehen. Gehen wir bitte alle dahin. Wenn wir ein Beispiel sehen an Paulus. Philipper 3,20, ne? Philipper 3,20. Philippa 3,20. Okay. Kann man gucken in dieser Videoplattform, kann man ein Chat, gibt es einen Chat, wo jemand die Verse reinschreiben kann? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht, oder? Also wenn man auf der Seite hier sieht, auf der Seite ist... Hast du Honig reingebracht? Das wäre hilfreich, wenn jemand, so wie in der Gemeinde, auf der Tafel, so diese... Da muss man beim nächsten Mal checken. Hier weiter. So. So. Jetzt wissen wir ungefähr, wie das aussieht im weltlichen Leben mit dem Recht. Dass du Rechte hast, dass du die Rechte haben, wissen solltest und dass du die auch anwenden solltest und nicht einfach es reicht, diese Rechte zu kennen. Und jetzt gucken wir, Kinder Gottes, in die Bibel auf Philippa 3,20, da steht, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Und dieser Vers zeigt uns, wer wir sind. Dass wir Bürger sind im Himmel. Wir leben im Königreich Gottes, wie Mommy das auch immer sagt. Und wir müssen als Bürger im Königreich Gottes, müssten wir wissen, was für Rechte wir haben. Und wie wir diese Rechte anwenden können. Es reicht nicht immer nur, Gott, ich danke dir, Amen, zu sagen. Es ist was Schönes und ist immer besser, das zu sagen, als gar nichts. Aber du als Kind Gottes solltest wissen, wer dein Vater ist. Und du solltest wissen, wenn du ein Bürger im Königreich Gottes bist, wie das Königreich Gottes funktioniert und was für Rechte du hast. Und wie du die auch anwenden kannst. Denn das ist eine ziemlich interessante Aussage, dieses unsere Bürgerrecht am unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Darüber kann man sich echt Gedanken machen und sagen und sich wirklich hinsetzen und sagen, ey, ich bin ein Bürger des Himmels. Ich bin ein Kind Gottes, gleichzeitig direkt ein Bürger des Königreichs Gottes. Und ihr müsst überlegen, in der damaligen Zeit zum Beispiel, ne, wo Paulus gelebt hat, ne, da war die Welt, also ein großer Teil der Welt, von den Römern besetzt und Israel auch. Und es galten dort das römische Bürgerrecht, also römische Gesetze. Und es gab nämlich einen Unterschied zwischen den Menschen da. Nicht jeder war Bürger. Es gab Provinzen, wo die Römer quasi dies besetzt haben und gesagt haben, wir sind jetzt die Herrscher. Und in diesen Provinzen war es wichtig zu wissen, wer du bist, damit du weißt, ob du die Rechte der Römer nutzen kannst oder nicht. Und die ganzen Leute, die da gelebt haben und die keine Römer waren, aber unter römischem Gesetz gelebt haben, hatten kein Anrecht an das römische Gesetz. Nur die Römer konnten das, könnten die ihre Gesetze anwenden. Also ihr müsst überlegen, eine ganze Menge von Menschen konnten einfach nicht dieses Gesetz anwenden und eine geringe Zahl bei den Provinzen konnten das Gesetz anwenden. Eines zum Beispiel der Vorteile des römischen Gesetzes war zum Beispiel, man musste keine lokalen Steuern bezahlen. Ja, wir reden jetzt gerade grundsätzlich über die Provinzen, ne? Nicht über Italien, da mussten natürlich römische Bürger Steuern bezahlen, aber in den Provinzen, wenn du ein Römer warst, musstest du keine lokalen Steuern bezahlen. Oder in den Provinzen war das Wort eines Römers mehr wert als eines Nicht-Römer. Du hattest als römischer Bürger das Recht, dein Recht einzuklagen. Und das konnte kein anderer, das konnte kein nicht-römischer Bürger. Ein römischer Bürger konnte sich immer auf den Kaiser berufen. Also egal, was er gemacht hat, ja, in den Provinzen. Und die Menschen gekommen dann, Menschen, die keine Nicht-Römer waren, gekommen sind und gesagt haben, ey, was machst du da? Warum schlägst du meine Frau? Warum klaust du mein Geld? Oder warum machst du dies, warum das? Der Römer konnte immer sagen, ich berufe mich auf den Kaiser. Du hast kein Recht, mir was zu sagen, denn nur der Kaiser hat das Recht, mir was zu sagen. Und das Problem ist, du als Nicht-Römer konntest gar nicht zum Kaiser hin. Das heißt, du hast da schon verloren, wenn der Römer gesagt hat, hör mal zu, ich muss dir nicht zuhören, ich bin ja keine Rechenschaft schuldig. Wenn der Kaiser sagt, ich habe einen Fehler gemacht, dann nehme ich es an. Aber wenn du mir sagst, ich habe diesen Fehler gemacht, dann nehme ich es nicht an, weil, wie gesagt, ich bin immer noch Römer und ich habe meine Rechte und ich kenne meine Rechte und ich weiß ganz genau, dass mein Wort mehr ist als deins. Also, versteht ihr, egal womit man einen Römer anklagen wollte, er konnte seinen Kopf immer damit retten, indem er sagt, ich berufe mich auf den Kaiser. Und warum ich diesen kleinen Exkurs mache, ist, wenn wir jetzt zu Philippa 3,20 gehen, steht da. Wartet doch. Einen Moment. Also warum ich jetzt diesen kleinen Kurs gegeben habe, um euch zu erzählen, wie damals dieses römische Reich bezüglich des Rechts gehandelt hat, sehen wir auch einfach bei Philipper 3,20, wo steht, wir sind Himmelsbürger, wir sind Bürger im Königreich Gottes. Und dieses Beispiel, das römische Recht, könnt ihr auch könnt ihr nehmen, um quasi eure Rechte im Königreich Gottes zu realisieren oder zu verstehen. Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, wirst du automatisch zum Kind Gottes und da somit auch ein Bürger im Königreich Gottes. Das sehen wir bei Johannes 3,16. Da müsst ihr nicht alle hin. Ich gehe mal kurz hin und lese das vor, damit das nochmal einfach wieder gelesen wird und wir erkennen. Sind alle da? Alle aufmerksam gerade? Ja. So, in Johannes 3,16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ne? Ich habe schon in meiner letzten Predigt gesagt, dass wir nicht nur die Bibel so lesen sollen, sondern auch wirklich darüber nachdenken sollen, was da steht. Und begreifen, was Gott mit uns damit sagen möchte, dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass er seinen einzig eingeborenen Sohn gegeben hat, somit, dass, wenn wir an ihn glauben, nicht verloren gehen und ewiges Leben haben und damit zu Bürgern vom Königreich Gottes werden. Und dadurch passiert was, durch diese Sache passiert was, durch Johannes 3,16 passiert was, und zwar, du bekommst als Kind Gottes eine ganz neue Autorität. Und die Werke und Mächte, die auf dieser Erde herrschen wollen, können nicht automatisch über dich bestimmen. Denn es gibt eine Macht, die viel größer ist. Das heißt, genauso wie diese Nicht-Römer einfach einen Römer attackieren konnten, weil er mehr Recht, weil sein Wort mehr wert war als seins und er immer sich wieder auf den Kaiser berufen kann, können diese Mächte, die nicht von Gott sind, nicht einfach zu uns kommen und sagen, okay, ab sofort ist das so. Die können es einfach nicht, wenn wir uns bewusst sind, wer wir sind. Denn wir sagen, nein, stopp, halt. Ich bin kein Bürger dieser Welt. Ich lebe vielleicht hier, aber ich bin nicht von dieser Welt und ich habe ganz andere Rechte. Durch Jesus Christus habe ich eine ganz andere Autorität und ganz andere Rechte. Also kannst du einfach nicht hinkommen und mir sagen, was ich zu machen habe und zu sagen, okay, ab sofort bist du verflucht oder ab sofort bist du krank oder ab sofort hast du Struggle mit Geld und so. Sondern du kannst sagen, nein, ich berufe mich auf meinen Herrn, Jesus Christus. Und das, was er gesagt hat, der ich bin und was ich für Recht habe, das zählt und nicht du. Hm? Ne? Das können wir auch bei 1. Johannes 4 sehen. Da gehen wir mal hin. 1. Johannes 4. Wer möchte lesen? Also 1. Johannes 4, 4 bis 6. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, ja, auch noch in der Welt. Amen. Und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkannt hat, wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Amen. Das war sie einfach, zeigt doch mal, das ist das, was ich gerade gesagt habe, dass keine andere Autorität über uns bestimmen kann, außer Gott. Weil wir Kinder Gottes sind. Wir sind von Gott. Das heißt, wenn wir von Gott sind, ist die einzige Person, das einzige Wesen, auf dem wir hören sollten, Gott. Nicht, was die Welt sagt, nicht, was die Welt die ganze Zeit hinaus posaunt. Weil die Spezialisten momentan, wenn ich das jetzt auf Corona beziehe, sagen, Corona, das, was wir gerade haben, ist einfach nur dafür, dass wir es nicht so schnell ausbreiten, damit das Gesundheitssystem nicht kollabiert. Aber rein logisch müsste in den nächsten Jahren jeder Corona bekommen. Okay? So sagen die das. So, dann habe ich mich mal selber auch ertappt und gedacht, okay, krass, wenn ich das Corona habe, dann hoffe ich mal, dann weiß ich, dass ich Jesus Christus habe. Ne? Aber dieser Gedanke ist falsch. Dieser Gedanke ist falsch, weil der Ursprung dieses Gedanken kommt nicht von Gott. Mein Gedanke müsste eigentlich sein, ne, im Namen Jesus Christus werde ich kein Corona haben, weil Jesus Christus mir gesagt hat, Krankheiten werden nicht gegen mich gewinnen können. Aber das ist der Gedanke. Das ist eigentlich das Schwierige. Weil du siehst, wie die Masse in Panik ist und du siehst, dass so viele infiziert sind. Und dann sagst du, ja, es ist logisch, wenn das so weitergeht, dann hat doch jeder irgendwann Corona. Aber wichtig ist bloß, dass du dann bereit bist und vorbereitet bist und Immunsystem und dies und das, was ja nicht falsch ist, Leute. Aber unser Gedanke sollte gar nicht sein, irgendwann werden wir es oder so haben, sondern wir werden es nicht haben. Im Namen Jesus Christus. Denn sonst könnten wir doch über jede Sache so nachdenken. Ja, irgendwann werde ich mal richtig kein Geld haben oder auf der Straße leben. Und wenn es Gott nicht findet, so, weil ich höre wohl viele auch gesagt, ja, wenn Gott das so möchte, dann ist das so. Mein Vater hat auch letztes Mal gesagt, so, ja, wir werden kein Corona haben. Und wenn, dann ist das so. Ja, Was halt, das ist halt wichtig, dass Gottes Wort immer noch über allem steht, dass das, was Jesus sagt, keine Lüge ist. Gott immer noch überall. Weil du weißt nicht, du als Kind Gottes wirst Corona anders erleben als ein Nicht-Kind Gottes. Also, du kannst diese Krankheit nicht haben. Das ist eine Sache, wo Gott hat immer recht in der Hinsicht. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, weil wir sind von Gott und Gott wird die Sachen regeln, wie er das macht. Ich werde das nie haben. Und nicht wie die Welt es macht. Die werden Sachen passieren. Die Bibel spricht im 2. Korinther ich nicht, dass wir Corona haben 5, 17, da können wir auch mal erinnern, nochmal. Leute, selbst wenn ich es habe, wie die 3. Korinther 5, 17. Weißt du, was ich meine? Selbst wenn ich es habe, habe ich es trotzdem nicht, weil es nichts ist in meinem Körper. Weiß ich es meine? Ja. Da musst du gleich mal fragen, weil ich will jetzt nicht darüber reden. Und darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Die Bibel spricht hier, dass wir eine neue Schöpfung haben. Sorry, 2. Korinther, was nochmal? 2. Korinther, wow. Aber ich bin mal vorbei, ja? 2. Korinther 5,17. Okay, danke. Bitte, was bedeutet, also wir sind eine neue Schöpfung, das bedeutet, dass angesichts von all diesen Not, Elend, Schmerz und Krankheit, die uns in dieser Welt begegnen, ja, dass wir keine Angst, dass wir diese Sachen sind real, Not, Elend, ja, Schmerz, Krankheit sind real in dieser Welt. Aber auch nur für diese Leute, die auch in dieser Bürger dieser Welt sind, werden emotional davon weggerissen. Wir sehen es, aber unsere Rechte sind aber nicht die Bürger dieser Welt. Das heißt, wir haben ein ganz anderes Fundament als diese Menschen und gucken diese Sachen ganz anders an. Wir gucken sie nicht an mit einem Fragezeichen oder oh, was kann passieren oder dies oder das. Nein, wir wissen ganz genau, was Gott gesagt hat, dass wir in einer gefallenen Welt leben, dass diese Sachen passieren werden und dass wir uns aber nicht fürchten sollen, weil er hat diese Welt überwunden und mit ihm haben wir auch alles überwunden, was es in dieser Welt gibt. Es gibt keine neuen Sachen. Es gibt keine Sachen, die auf einmal passieren und Gott sagt, oh, das habe ich nicht kommen sehen. Oder das ist eine Überraschung. Oh mein Gott, nein. Gott, Jesus Christus hat für uns alles überwunden. Vergangenheit, Zukunft, alles. Ob Krieg, ob Krankheit, ob dies, ob das, alles hat er überwunden. Gucken wir uns doch mal eine Bibelgeschichte an. Apostelgeschichte 22. Und gucken uns an, wie der Paulus uns mit großem Beispiel vorangeht. Und jetzt mal also Apostelgeschichte 22. Ich hätte mal eine Frage. Erzähl. Nun, ist es richtig, dass Gott alles überwunden hat, ne? Und dass keine Krankheit, kein Missgunst oder sonst was, was nicht von ihm ist, kann uns sozusagen was anhaben. Aber was ist denn, wenn jemand jetzt kommt und sagt, aber wir alle müssen doch sterben? Ja. Was ist mit Sterben? Können wir jetzt auch sagen, dass wir denn nicht sterben, oder wie? Das Ding ist ja, dass Jesus Christus auch den Tod überwunden hat für uns. Das heißt, man muss fragen, was für eine Art von Sterben ist das? Ist das der erste Tod oder ist das der zweite Tod? Weil im Endeffekt hat auch Jesus Christus gesagt, dass Kinder Gottes nicht sterben, sondern wir entschlafen. Das heißt, für uns, der Tod hat keine Macht mehr über uns. Der ewige Tod. Die Person wird sich natürlich als Ungläubiger nur auf den ersten Tod berufen, weil er nicht glaubt, dass es ein zweiter Tod oder dritter Tod geben wird. Er wird ja drauf bestehen und sagen, ja, von mir aus, wenn du kein Corona bekommst oder keine Krankheit oder sonst was bekommst, aber du weißt ganz genau, dass du genauso wie ich, wir werden alle sterben. Warum kann dein Gott dich nicht davon beschützen? Weil wir gerade durch den Tod errettet worden sind. Und es steht da geschrieben, dass wir nicht mehr sterben, weil Jesus Christus schon für uns gestorben ist. Mhm. Aber wir sterben, ne? Mhm. Nur bitte? Aber körperlich sterben wir ja. Körperlich sterben wir ja. Ne, aber wir bestehen ja nicht nur aus Körper, Fleisch und Geist. Also wir bestehen auch aus Seele weil es steht auch, dass in der Bibel steht da geschrieben, dass unsere Seele gerettet werden muss und nicht unser Körper gerettet werden muss, weil die Seele wird dann wieder zurückfahren, wo es herkommt. Und dann wird das nochmal gerichtet und dann kommt der zweite Tod. Dann heißt es, bist du... Bitte, hast du Jesus Christus oder hast du Jesus Christus nicht? Weil es steht da schon geschrieben, dass der Körper wieder zurück zur Erde geht. Das ist ja für uns kein Wunder. Und selbst unser Herr Jesus Christus ist gestorben. Aber er hat den Tod überwunden, indem er auferstanden ist. Weil die Geschichte hört ja nicht auf. Die Geschichte hört ja nicht auf. Ja, und dann ist Jesus Christus auf dem Kreuz gestorben. Weil dann wäre es immer noch eine traurige Story für uns. Die Geschichte hört damit auf, dass Jesus Christus nach 3 Tagen wieder erwacht ist. Und damit für uns alles fertig gemacht hat. Den Teufel, den Schlüssel des Todes weggenommen hat, die Herrschaft überhaupt und quasi wieder erwacht ist, weil die Sünde Lohn ist der Tod. Und bevor wir sterben in unseren Sünden, ist Jesus Christus für uns gestorben in den Sünden. Und somit hat er uns befreit von der Sünde. Darum ist es auch ein Segen, dass wir nicht unsterblich sind. Ansonsten werden wir unsterblich in unserer Seele, in unserer Sünde verharren. Ist die Frage damit beantwortet worden? Ja. Gut. Gehen wir dazu Apostel 22. Ich muss gleich die Spülmaschine mal nicht voll machen. Okay. Passen unsere Sachen noch da rein? Mhm. Okay. So. Wir fangen bei 23 an. Ja, 22. Aber die Vorgeschichte ist so, dass der Paulus in Jerusalem gepredigt hat. Apostelgeschichte 4, ne? Du bitte? Apostelgeschichte 4 war das? Und du sagst, der Barbara. Apostelgeschichte 22 ab 23. Kapitel 22, Vers 23. Also ich wusste es, okay, war. Und meine Vorgeschichte. Ist jemand so lieb und schreibt die Bibelverse in der Church-Gruppe vielleicht? Okay, dann fangen wir mal an, weil hier. Bertel? Ja, bitte. Kannst du noch mal ganz kurz rufen? Wenn wir unsterblich wären, würden wir ewig in dem gefallenen. In der Sünde, ja, in unserer Sünde ja, beharren. Das meine ich. Du kannst auch ein Foto davon machen, musst du ja gar nicht abtippen. So, wir fangen bei 23 an, bei Vers 23, aber damit ihr wisst, die Story ist einfach so, dass der Paulus in Jerusalem ist und eine Rede hält. Und ihr wisst ja alle, überall da, wo das Evangelium gepredigt wird, und wo die biblische Wahrheit gepredigt wird, ist der Teufel nicht weit. Und der Teufel wird versuchen, er wird alles versuchen, um das zu unterbinden. Und das ist dann geschehen, weil Vers 22, lese ich mal kurz schnell durch, also hören wir, wie die Juden sagen, sie hörten ihm aber zu Sie hörten ihn aber zu, bis zu diesem Wort. Und dann erhoben sie ihre Stimme und sprachen hinweg mit einem solchen von der Erde, denn es darf nicht sein, dass er am Leben bleibt. Okay? So, dann kamen römische Beamte und haben den Paulus gepackt. Okay? Und dann können wir erstmal lesen, bevor ich weitermache. Kann einer von euch das lesen? Von 23 bis 30, bitte. Kann ich gerne machen. Okay, danke. Okay. Als sie aber schrien und die Kleider von sich warfen und Staub in die Luft schleuderten, ließ der Befehlshaber ihn in die Kasener führen und befahl, ihn unter Geiselhieben zu verhören. Und zu erfahren, aus welchem Grund sie da derart über ihn schrien. Als man ihn aber mit den Riemen festband, sprach Paulus zu dem Hauptmann, der dabei stand: Ist es auch erlaubt, einen Römer zu geißeln und dazu noch ohne Urteil? Als der Hauptmann das hörte, ging er hin und meldete es dem Befehlshaber und sprach: Hab Acht, was du tun willst, denn dieser Mensch ist ein Römer. Da kam der Befehlshaber herzu und sprach zu ihm: Sage mir, bist du ein Römer? Er antwortete: Ja. Und der Befehlshaber erwiderte: Ich habe dieses Bürgerrecht für eine große Summe erworben. Paulus aber sprach: Ich dagegen bin sogar darin geboren. Sogleich ließen die, welche ihn gewaltsam verhören wollten, von ihm ab. Und auch der Befehlshaber fürchtete sich, nachdem er erfahren hatte, dass er ein Römer war, und weil er ihn hatte fesseln lassen. Da er aber mit Gewissheit erfahren wollte, weshalb er von den Juden angeklagt wurde, ließ er ihm am folgenden Tag die Fesseln abnehmen und befahl den obersten Priester, samt ihnen ganzen Hohen Rat zu kommen. Und er führte Paulus hinab und stellte ihn vor sie. Also dieser Vers hat mir einfach gezeigt, dass, ey, ganz ehrlich, in der Bibel, ne, da gibt es so viele Sachen, die man aussaugen kann, weil so ein Vers, ne, wenn wir ihn lesen, also diese Verse, wenn wir ihn lesen, gibt es eigentlich nichts Besonderes. Da gab es kein Wunder oder so. Da gab es, diese Verse, wo Gott sagt: Keine Angst, bla bla bla, ich habe die Welt überwunden, ich bin stärker, bla bla bla. Das sind so Verse, die packen uns. Wow, ja, ganz genau. Und so ein Vers, wo der Paulus einfach so gepackt wird und bla bla bla und wieder Paulus reagiert und so, ist für uns was normal. Lesen wir das und dann ist das was ganz Normales. Aber ey, ganz ehrlich, dieser Vers zeigt einfach, dass jede Verse einfach nochmal gelesen werden müssen, darüber geredet werden müssen, weil vielleicht hat der andere eine ganz andere Sicht auf diesen Vers. Ne? Und dann wird es auf einmal richtig spannend, was hier passiert. Weil, was passiert hier? Der Paulus ist am Predigen. Ne? Und die Juden wollen den Paulus umbringen. Aber weil sie im römischen Reich sind, haben sie nicht genug Befugnis, um das selber zu machen. Also holen sie die römische Besatzung und diese nehmen Paulus in Gewahrsam. Und dann wollen sie quasi den Paulus geiseln. Ja? Geiseln, für die Leute, die das nicht wissen, ist Peitschenhiebe. Ja, die wollten dann quasi den Paulus auspeitschen. Das lesen wir 24 ließ der Befehlshaber ihn in die Kaserne führen und befahl ihn unter Geiselhieben zu verhören, um zu erfahren, aus welchem Grund sie derart über ihn schrien. Ja? Und die waren also kurz davor, dem Paulus ein paar Peitschenhiebe zu geben. Und jeder weiß, jeder von uns, der schon mal einen Gürtel bekommen hat, weiß, dass ein Gürtel wehtut, aber der Peitsche ist ein anderes. Eine Peitsche ist was anderes, Leute. Ja, dann fängst du an, automatisch zu singen. Aus Schmerz. Okay? Und was sagt der Paulus hier? Ist es erlaubt? Und dieser Satz, den würden wir überhören. Übersehen. Wir würden es lesen, aber wir würden uns keinen großen Gedanken darüber machen. Ist es erlaubt, einen Römer zu geißeln und dazu noch ohne Urteil? Aber dieses ist es erlaubt, das ist das Wichtige und das ist das Krasse, dass der Paulus das gerade in diesem Moment rausholt. Ja, diese Aussage ist, wie Deutsche sagen würden, ist ziemlich spannend, diese Aussage. Und wenn man darüber nachdenkt, ist es erlaubt, wie der Paulus das fragt, ist das eine sehr starke Aussage. Und eben, eine Gemeinde. Und dieser eine da aufgestanden und gesagt hat, ich will jetzt auch mal reden, weil du redest die ganze Zeit von Mommy. Und Mommy gesagt hat, nein, du wirst hier nicht reden, weil Mommy hat da richtig gehandelt. Ich dachte erstmal so, warum lässt du ihn einfach nicht reden? Aber dieser Typ hatte nicht die Erlaubnis, in Mommys Predigt mit reinzuspringen und zu sagen, was er eigentlich denkt. Er hätte warten sollen, bis die Predigt zu Ende ist und sagen, hey, können wir jetzt darüber reden? Aber nicht mitten in der Predigt von Mommy. Einfach aufstehen und sagen, ja, jetzt bin ich mal dran und geht auch nach vorne. Ist das erlaubt? Und genau das müssen wir den Teufel die Frage stellen. Ist es erlaubt, dass du in unser Leben reinkommen möchtest? Weil der Paulus, als er das gefragt hat und den Römer gefragt hat, er kannte die römischen Gesetze. Und die Antwort auf diese Frage kannte er auch schon. Aber er hat nochmal die Leute gefragt, weil er wusste, was er für ein Recht hat in die Gesetze Römer, dass kein Römer einen anderen Römer einfach so töten darf. Oder auspeitschen darf. Oder generell. Und die Antwort zu der Frage war nein. Die dürften ihn nicht anpacken. Oder der Teufel hat kein Recht, uns anzupacken. Und wenn die dennoch das machen und damit das römische Gesetz übergehen, müssen sie sich bei der obersten Instanz rechtfertigen. Und genauso ist das bei uns auch. Wenn irgendwas, was nicht von Gott in unser Leben reinkommt und versucht, was zu machen, und wir wissen, es ist nicht erlaubt oder es hat keine Macht über unser Leben, dann kriegt der Teufel es mit Gott zu tun. Dann wird Gott, dann wird Teufel realisieren, hier ist nichts zu holen, weil der auf diese Kinder aufpasst, ist gerade vor mir. Ich schaffe es nicht, überhaupt da zu stehen, wo Gott ist. Ja, genau das hatten die Römer auch. Als der Paulus das gesagt hat, oh, dass es erlaubt ist, einen römischen Bürger zu schlagen, und die realisiert haben, ist nicht erlaubt, haben die auf einmal Bande bekommen. Und dann, wo sind die hingegangen? Sind dann zum Obersten hingegangen. Wo steht das? Wartet mal, ich gehe mal kurz zurück. Als man ihn aber mit dem Riemen festband, sprach Paulus zu dem Hauptmann, der dabei stand, ist es auch erlaubt, einen Römer zu geißeln, und dazu noch ohne Urteil. Als der Hauptmann das hörte, ging er hin und meldete es dem Befehlshaber und sprach... Einen Moment bitte. Die Römer sind dann hingegangen und haben dann quasi, sind dann zum Befehlshaber gegangen und haben gefragt, als der Hauptmann das hörte, ging er hin und meldete es dem Befehlshaber und sprach, hab Acht, was du tun willst, denn dieser Mensch ist ein Römer. Paulus kannte sein Recht als Römer. Und die hat er auch in dem Moment angewandt. Und genauso ist es auch bei Kindern Gottes, wenn es um Angriff und Krankheiten und etc. geht. Wenn du ein Christ bist und deine Rechte als Bürger im Reich Gottes kennst, dann müssten die Dinge, die nicht von Gott sind, weichen. All die Dämonen müssten fliehen und dorthin gehen, wo sie herkommen. Und die werden berichten. Diese Dämonen werden dann zum Teufel gehen und werden berichten, ey, das da hinten, das ist ein Christ und er kennt seine Rechte. Ich kann da nichts machen. Ich habe es versucht, aber dieser Christ ist ein wiedergeborener Christ und er kennt seine Rechte. Und damit kann ich nicht belügen. Ich kann da nichts machen. Genauso wie die Hauptmänner das gemacht haben bei Paulus in diesem Kapitel, dann sind sie zum Befehlshaber gegangen. Wenn du ein Bürger im du dein Leben. Wenn du das sagst, musst du daran glauben. Und wenn du daran glaubst, dann wirst du auch wissen, dass du Autorität hast. Und dann wirst du wissen, dass du übers Meer laufen kannst, indem du Fokus hast auf Jesus Christus. Dann kannst du aufs Meer laufen, dann kannst du über deine Probleme laufen. Sobald du den Fokus verlierst, wirst du sinken. Genauso ist es, wenn du weißt, wer du bist und deine Rechte kennst, dann kannst du zu Dämonen sagen, im Namen Jesus Christus verschwinde, und diese Dämonen werden wegrennen. Dann kannst du zu Krankheiten hingehen und sagen, ey, im Namen Jesus Christus, diese Krankheit verschwindet, und diese Krankheit muss fliehen. Es hat keine andere Wahl, es muss dir gehorchen. So, du musst deine Autorität kennen. Und die du durch Gott auch anbeten kannst und sollst. Gehen wir mal zu Markus 11. Kann einer das mal lesen, bitte? Markus 11, 23. Na, warte. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm teil werden, was immer er sagt. Glaubst du, dass Jesus Christus das einfach, oder glaubst du, dass Jesus Christus das einfach so sagt, so daher sagt, sprichst du zu einem Berg? Und es ist egal, was für ein Berg ist. Ob es jetzt ein richtiger Berg ist oder ein Berg voller Probleme, weil es gibt Leute, die sagen, ja, Gott, Jesus Christus hat ja sehr viel bildlich gesprochen und alles drum und dran. Aber es gibt auch, wir wissen auch, dass es genug Sprichwörter gibt, die Probleme als Berge bezeichnen. Ja? Und Gott hat diese Welt gemacht mit Worten. Er hat Ozean gemacht, er hat Kontinente gemacht, er hat den Planeten mit seinen Worten gemacht. Natürlich geht das auch für echte Berge, aber ganz ehrlich, wer will in seiner Freizeit das Wort Gottes so gebrauchen, dass du einen Berg von links nach rechts schiebst, Alter? Ja, aber wir haben in unserem Leben, oder die Menschen, die Christus nicht haben, haben in ihrem Leben genug Berge von Problemen. Ja, man kennt ja, diesen Spruch, das ist nur die Spitze des Eisberges. Ja. Wir haben genug, Menschen, die nicht Jesus Christus haben, haben genug Probleme, die so riesengroß oder groß sind als Berge. Und zu diesen Bergen können wir sagen, hinweg. Warte kurz, Alberto, bitte. Warte kurz, Alberto, bitte. Wer läuft denn eigentlich mehr rum bei euch, Jennifer? Niemand. Weil ich sehe die ganze Zeit, ich habe jemanden aufstehen und Gleiten nehmen und dies und das. Achso, nee, die Sazel macht sich nur die Decke nochmal richtig, weil die runtergefallen ist. Aber die sitzt. Okay. Also zu diesen Bergen können wir sagen, ey, hinweg mit dir, hinweg. Und dieser Berg muss sich bewegen. Wir haben genug Testimonies, wo wir gesagt haben, ich wusste gar nicht, ich habe erstmal gedacht, das wird niemals verschwinden und auf einmal war es weg oder diese Last oder egal was. Wir haben genug Testimonies und genau da müssen wir bewusst sein, dass das vielleicht auch muss nicht ein Berg sein, es kann auch ein Feld sein oder so, oder einfach was Schweres in unserem Leben, was uns gestört hat und uns belastet hat, und wir haben das Gott gegeben und Gott hat es weggenommen. Und wir haben mit Autorität dagegen gesprochen, durch Gebete, und haben es geschafft, dass es weggeht. Aber wir müssen diese Autorität durch Jesus Christus machen, weil nicht wir sind diejenigen, die das bewirken, sondern der Herr, der in uns ist. Aber das Ding ist, viele von uns oder viele von Kindern Gottes sagen immer, die wissen es, aber die glauben so und sagen, ach, aber ich kann das doch nicht. Er kann das, er hat eine krasse Beziehung zu unserem Herrn, aber ich doch nicht. Ich habe noch nicht mal so eine krasse, ich glaube gerade mal seit 2 Jahren, ich glaube gerade mal seit 6 Wochen oder 6 Stunden und so. Aber ey, wenn du neugeboren bist, bist du eine neue Kreation. Und der Herr in dir, der bewegt die Sachen. Du musst nur die Autorität benutzen, um zu reden und zu glauben. Der Rest macht Gott. Deswegen ist es immer wichtig zu wissen, wer du bist und wer dein Fundament ist. mal ein cooles, es gab mal ein cooles Beispiel. Ja. Und zwar sagen viele Leute, einfach kurz Exkurs, es sagen viele Leute, habe ich schon mal bei einer Predigt gehört, dass einer zumal zu den Hans-Peter gegangen ist und gesagt hat, ey, ich kenne andere Leute, Mönche, die haben einen größeren Glauben als die Christen, als dich. Und er meinte, ja, da hast du vollkommen recht. Es gibt Menschen, die haben einen größeren Glauben als ich in den Dingen, die sie tun. Aber es zählt nicht, wie groß, es zählt nicht, wie groß mein Glaube ist, sondern der richtige Glaube. Weil du kannst auch vor einem zugefrorenen See sein, der aber ganz dünn zugefroren ist, also wo die Eisschicht dünn ist, aber dein Glaube so groß ist und du sagst, ich glaube, ich komme da, ich kann diesen See überqueren, und du gehst und fällst in diesen See rein und ertrinkst, obwohl dein Glaube so groß war. Oder du kannst einen richtigen Glauben haben, der vielleicht nicht so groß ist wie dieser Glaube, den der andere Mensch hatte, aber dein Fundament ist dicker als alles andere, dann kannst du sogar mit deinem kleinen Glauben diesen See überqueren, auch wenn du denkst, oh, ich schaffe es nicht, aber dadurch, dass dein Fundament so dick ist, kommst du rüber. Also, deswegen, diese Lüge vom Teufel, du kannst es nicht, weil du gerade diesen Fehler gemacht hast, weil du gerade mal 6 Monate glaubst oder deine Beziehung jetzt ein Hoch und Runter ist, was nicht sein sollte, aber es passiert nun mal. Wir sind Menschen und wir haben viele Sachen, die auch im Kopf sind, und manchmal sagt das Fleisch, ja, mach lieber das anstatt das. Aber es heißt nicht, dass dein Herr weniger kraftvoller ist als davor. Er bleibt derselbe. Und seine Kraft ist nicht abhängig von dir. Aber du musst daran glauben, dass deine Kraft nicht abhängig ist von dir, sondern er wird durch dich arbeiten. Und wenn dein Glaube stimmt, egal wie jung er ist, dann wirst du Wunder bewirken, dann wirst du viele Sachen machen können, dann wirst du deine Autorität einsetzen können und annehmen können. Ja. Ein wiedergeborener Christ akzeptiert nicht, was nicht von Gott kommt. Ganz egal, wie schön es ist oder wie schlimm es ist. Zum Beispiel, es ist nicht von Gott, dass du auf einmal Millionär bist. Du gewinnst aber von Lotterien. Du weißt ganz genau, es ist nicht von Gott. Selbst das solltest du nicht akzeptieren. Aber ich so, boah, aber guck mal, weil viele, das ist das Problem in dieser Welt. Sobald was Gutes passiert, ist das ein Segen. Halleluja! Aber du weißt gar nicht, woher dieser Segen kommt. Du weißt gar nicht, der Teufel segnet auch. Und auf einmal guckst du auf das, was auf deine Segnung, und nicht auf das, was wer dich gesegnet hat. Oder du hast Angst, mit diesem Segen zu Gott hinzugehen und zu sagen, Gott, ist das dein Segen? Wenn das nicht dein Segen ist, dann soll er verschwinden, und du hast auch immer Angst, dass du das verlierst. Was ist denn das für eine Art und Weise? Wenn es nicht von dir ist, dann sei froh, dass Gott das wegnimmt. Weil er weiß, warum. Und wenn es von Gott ist, dann wird es bleiben. Aber wenigstens hast du eine Gewissheit, dass es von Gott kommt, und nicht, es könnte sein, es könnte nicht sein, dies, das, bla. Mommy hat schon mal was gesagt, ne? Und das ist echt was Starkes gewesen. Sie hat gesagt, Michael Jackson ist der King of Pop gewesen. Hat ein unglaubliches Talent gehabt auf Tanzen oder Gesang. Aber vielleicht war es nicht der Plan von Gott ist, dass er der King of Pop wird, dass er ein krasser Sänger wird. Vielleicht war Gottes Plan für ihn, ein ganz normaler Mensch zu sein, Sozialarbeiter oder irgendein Bankkaufmann oder ich weiß nicht was, und Menschen für Gott zu rekrutieren. Egal, ob er die schönste Stimme der Welt hatte. Weil viele denken immer so, ich habe Talent, ich muss damit jetzt berühmt werden, und ich muss daraus was machen, damit die Welt es sieht, und am Ende sage ich, thank you, Jesus. Aber was ist, wenn du dieses Talent einfach geschenkt bekommst? Es gibt Geschenke, ja. Die sind vielleicht nicht groß, aber wenn du sind vielleicht klein, aber wenn du siehst, wenn du das immer wieder siehst, hast du Freude und denkst an diesen Menschen. Beispiel, das Geschenk von Amina an Mercy, dieser Kalender. Der ist was Kleines, das kann jeder machen. Aber jedes Mal freut sich Mercy und sagt, ich wünsche mir das Weihnachten, dass du mir diesen Kalender machst. Weil sie weiß, was das für sie bedeutet. Es bringt es zu lächeln. Oder dieser Kalender, den Mercy für Janine gemacht hat, als sie noch ihre taffe Zeit da hatte auf der neuen Arbeit. Und sie dann immer diesen Vers bekommen hat und dann sich wieder besinnen konnte, wer sie ist. Das muss nicht der krasse Geschenk sein, boah, Instagram und auf einmal 10.000 Likes, boah, krass, die Person muss sich ja voll lieben und bla bla bla, dies und das. Nein. Und genauso ist es auch mit Talenten. Vielleicht musst du nicht der größte Mensch der Welt sein mit deinem Talent, aber vielleicht kannst du einfach eine kleine Menge von Menschen damit einfach zu Gott bringen. Ich hatte damals auch solche Gedanken, so, boah, du als Tänzer und so, und ich bin natürlich von mir selber überzeugt, wenn es um Tanzen geht, und denke, dass ich ein guter Tänzer bin, aber ich habe Leute gesehen, die weniger, nicht mal so gut sind wie ich, habe ich mir gedacht, der hat jetzt Hype, der hat jetzt mehr Hype als ich, der hat mehr Job als ich, und ich sage euch, erst vor kurzem hat Gott gesagt, Digga, was gibt bei dir ab? Nur weil du tanzen kannst, heißt es nicht, dass du jetzt reisen musst wie jeder andere. Nur weil du tanzen kannst, heißt es nicht, dass du jetzt genauso berühmt werden musst wie jeder andere. Zehntausende Followers haben sollst du auf Instagram. Judge-Angebote von Feinsten und alles drum und dran. Das heißt es nicht. Es ist ein Geschenk von mir zu dir und du solltest es benutzen, um mich zu preisen. Und auch wenn es nur heißt, dass du alleine in deinem Zimmer tanzt, und dankbar bist, dass du tanzen kannst, das genügt dann vollkommen. Es muss nicht immer in die Welt rausgetragen werden. Das Einzige, was in die Welt rausgetragen werden sollte, ist der Name Jesus Christus, dass du Jesus Christus preist mit dem, was du hast. Aber nicht dein Talent, damit andere Leute sagen, boah, krass, oder dies, oder das. Nein. Und als ich das gehört habe, habe ich Frieden bekommen in dieser Sache. Ich habe gesagt, Gott, du hast recht. Ich muss nicht dieser berühmte Mensch sein, den ich damals mal gesehen habe oder für mich gehofft habe. Denn es gibt genug Tänzer, die noch krasser sind als ich, die selbst sagen, ich habe keinen Bock darauf. Ich will einfach nur für mich tanzen. Ich will einfach nur mich selber verbessern. Ja, und genau das sollten wir auch, und das selber sollten wir immer prüfen. Was soll ich mit meinem Talent machen? Egal wie schön es ist, was soll ich damit machen? Gott, wie kann ich das anwenden, um dich perfekt zu preisen? Ja, und auch gute Sachen nicht direkt annehmen und sagen, dass es Gottes Segen ist, sondern echt immer wieder Gott zurückgeben und sagen, Gott, ist das von dir? Denn wenn das von dir ist, wird das von alleine wieder zurückkommen. Und alles andere, was nicht von Gott ist, nicht akzeptieren. Gehen wir mal zu Markus 9. Markus 9, 14. Ich würde sagen, einer von euch liest 14 bis 20 und der andere liest dann quasi 21 bis 29. Ich kann 21 bis 29 lesen. Bitte. Kann jemand den Part davor lesen oder soll ich alles lesen? Nein, die andere, das soll doch schon zwei Leute sein. Ja, ich kann das machen. Sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihm und sprach, O du Ungläubiger. soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn und fiel auf den und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist er schon so? Er sprach von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und unreiner Geist, ich gebiete dir, fahre auf von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Und er wurde wie tot, so dass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen, diese Art durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Dieser Teil zeigt einfach nur, ihr müsst euch vorstellen, ne? Stellt euch mal vor, das, was ihr am besten könnt. Ne? Ist mir egal, ob es was Kleines ist oder was Großes ist. Wenn ihr das macht, was ihr am besten könnt, dann ist jede Bewegung, jeder Schritt exakt so, wie er sein sollte. Und ihr denkt nicht in dem Moment, oh, war das gerade falsch oder war es nicht falsch? Oder, hä? Nein. Jede Bewegung oder jede Sache, die ihr macht oder denkt, ihr wisst ganz genau, so soll es sein. Genau so soll es sein, weil ich weiß, ich bin mir bewusst, was ich hier mache. Und guck mal, was Jesus das gemacht hat hier. Der ist einfach hingegangen und hat einfach das auch gemacht, was er ist. Das Natürliche für ihn. Jeder Schritt, jedes Wort hat gepasst und hat als Ergebnis das rausgebracht, was er haben wollte, dass der Geist aus dieser Person rauskommt. Und davor haben die Jünger es nicht geschafft, weil die haben sich gefragt, warum konnten wir das nicht? Und Jesus Christus hat sich gedacht, so, ihr müsst euch immer, wir denken mal, Jesus Christus ist Liebe, ne? Aber dennoch, hört mal, was er jetzt sagt. Wie lange soll ich das noch ertragen? Wenn ich mal das meiner Frau sage, auch egal mit einem Lächeln oder so, denkt ihr auch alles, wow, Alberto, Digga, warum sagst du das zu deiner Frau? Aber Jesus Christus sagt es zu den Jüngern. Wie lange soll ich das noch ertragen? Wann werdet ihr es verstehen, wer ihr seid? Wann werdet ihr quasi das annehmen, was ihr eigentlich seid, das Natürliche, dass ihr zu diesem Geist reden könnt und dieser Geist muss verschwinden. Weil gerade momentan belebt ihr euch unnatürlich. Das ist nicht eure Natur, wenn ihr sagt, ich bin euer Herr. Wenn ihr sagt, ihr seid Kinder Gottes und Bürger im Königreich Gottes. Das ist nicht eure Natur. Die Leute, die das nicht machen, das ist unnatürlich. Und natürlich ist das, die Autorität auszusprechen und auszuleben. So wie Jesus Christus das gemacht hat. Alles in Ruhe und alles mit einem Bewusstsein, dass es stimmt und dass es so wert, wie es ist. Gehen wir wieder zurück zu der Geschichte, Apostelgeschichte und gucken uns weiter an, wie der Paulus da reagiert hat. Ihr wisst dann noch, was für ein Vers das war. Apostelgeschichte 22, ne, ab 23. Und zwar, also der Soldat geht zu dem Hauptmann und fragt, ob die den Paulus auspeitschen dürfen. Und der Oberste verweigert es. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, diese Geschichte müsst euch jetzt zu euren Problemen, also quasi transferieren in eure Probleme. Das Problem kommt in euer Leben. Du gehst zu diesem Problem und sagst, ist es erlaubt, im Namen Jesus Christus, dass du überhaupt hier sein kannst. Das Problem erkennt, wer du bist und geht dann wieder zurück zu dem Ursprung des Problems und sagt, ey, kann ich das machen? Weil der Typ hat mich weggeschickt. Der Christ hat mich weggeschickt. Teufel, kann ich das machen? Wenn du weißt, wer du bist, Gott sind, fliehen. Die Bibel sagt, wenn der Teufel den Namen des Herrn Christus hört, zittert er. Weil er genau weiß, was passiert mit den Leuten, die Kinder Gottes angreifen. Wir kennen all diese Vers, diejenigen, die Kinder Gottes zur Sünde verleiten, sollten lieber, ich weiß nicht, Beton, bla bla bla, nehmen und dann quasi ins Wasser werfen, sodass er quasi direkt ins Wasser reingeht. Denn das ist sogar besser, als wenn Jesus Christus kommt und das übernimmt. Ey, dieser Vers zeigt doch einfach nur, wie wertvoll wir für Christus sind. Und wenn wir wissen, dass er immer bei uns ist und wir wissen, was für Rechte wir haben, ey, wir gehen durch die Welt mit Brust nach vorne, Alter, und sagen, was ist los mit euch? Kennt ihr reiche Menschen und die Kinder von den reichen Menschen? Habt ihr schon mal gesehen, wie die Kinder von den reichen Menschen leben? Die gehen in einem Supermarkt und die fragen sich nicht so, oder in einem Klamotten, dann sagen die so, fragen nicht so, oh, diese Off-White-Schuhe, die kosten 1500 Euro, ich weiß nicht, ob ich das, mir das leisten kann. Die sagen, Papa, ich möchte das und Papa, ich möchte das. Wenn der Vater das möchte, dann kriegt er das. Wenn der Vater das nicht möchte, sagt er, nein. Aber nicht, weil der Vater das nicht kann, sondern weil er sagt dann, ich möchte es einfach nicht holen, weil wegen das und das und das. Und genauso sollten wir sein. Wir sollten wissen, wer unser Vater ist. Wir sollten wissen, dass wir keine Angst haben sollten vor dem Teufel. Und wenn die Angst euch mal packt, Leute, das ist keine Sünde. Dann rennt so schnell zu unserem Vater, denn da wird die Angst fliehen. Da, wo die Liebe ist, kann die Angst nicht sein. Wir vergessen immer direkt zu Gott zu laufen. Wir haben Angst, diese Angst packt uns. Auf einmal fangen wir an, Plan B zu schmieden. Plan C, Plan D, Plan F. Wenn ich das nicht habe, dann mache ich das. Aber dann muss ich dies machen und das und das und dies. Als ob dann quasi die Angst sagt, oh mein Gott, so viele Pläne? Oh, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Okay, ich hau ab. Diese Person hat richtig gute Pläne. Und Plan B oder C wird auf jeden Fall funktionieren. Vielleicht kann ich Plan E oder D überwinden, aber mit Plan F bin ich fertig mit dieser Mensch. Dann kann ich es nicht. Nein, der Teufel freut sich noch. Sagt, ganz ehrlich, gut. Komm mit deinem Plan in diese Welt, wo ich regiere, denn da kriege ich dich. Da wirst du nichts finden, was gegen mich wirkt. Geh bloß nicht zu Gott, denn da kann ich nichts machen, wenn du dir bewusst bist. Aber komm hier mal in die Welt. So, guck mal, nimm doch Plan F. Das habe ich, das sieht dann so aus, als ob ich nicht mehr da bin, aber ich bläst leider. Aber ich werde dennoch da sein. Nein, Leute, direkt zum Herrn laufen, Alter. Wie ein Kleinkind, wie ein Schwächling, der immer direkt zu seinen Freunden, zu seinem großen Bruder läuft. Genauso müssen wir zurück zu unserem Herrn. Schneller als der Wind, ey. Und dann taucht Gott auf, ey. Und wenn Gott dann auftaucht, dann sagt er, okay, Digga, du hast ein Problem? Was ist denn? Was ist das? Du willst was versuchen? Siehst du die Tür da hinten? Geh da lieber raus. Und so funktioniert das. Wartet mal kurz, ich muss mal kurz aufladen, weil es gesegnet. Einen Moment. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Ja, auf jeden Fall. Okay, gut. Nein, stopp. Okay. Wie gesagt, also der Soldat ist dann zum Hauptmann gegangen, hat dann gefragt und der Hauptmann hat dann direkt gesagt, ey, nein, mach das lieber. Er hat selber Angst bekommen, er hat gesagt, krass. Das ist auch ein Römer. Und ich weiß ganz genau, ich kann gegen einen Römer ohne Urteil nichts machen. Ja? Paulus wusste, wer er ist. Und dann gehen wir mal zu Epheser 2,19. Wenn einer da ist, dann kann einer lesen. Epheser 2,19. nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrechte, ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger, deswegen und bis ausgenossen. Auserbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Epheser 2,92 Satz. Ich lese nochmal, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir sind Hausgenossen unseres Herrn. Wir sind seine Kinder. Guck mal, was für Worte Gott für uns benutzt. Kinder Gottes, Hausgenossen. Wenn du zu anderen Religionen gehst, hörst du was wie Sklave Gottes, bla bla bla, dies und das. Und wir sind einfach Haus Jesus, der Herr benutzt so schöne Worte für uns, dass wir einfach froh sein dürfen. Und warum soll er diese Worte benutzen, wenn er so oder so nicht mit uns ist? Oder wenn er sein Wort so oder so nicht halten würde? Das müsst ihr euch fragen. Müsst ihr euch fragen, diese Hausgenossen, das ist einfach so schnell gesagt, aber überlegt mal. Der dieses Universum geschaffen hat, was wir selber nicht verstehen, uns geschaffen hat, nennt uns Hausgenossen. Wenn ein König mich Hausgenossen nennt, ey Digga, ich bin jeden Tag da, 24/7. Wenn Obama mich rufen würde, Leute, direkt. Aber Gott sagt, ey, sagt meine Kinder und Hausgenossen, wir sagen, ja, danke Gott, super, finde ich gut. Wir geben nicht mal damit an, wir schämen uns damit anzugeben. Wer bist du? Ja, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin Hausgenosse Gottes. Aber ganz leise, so weißt du, Hausgenosse Gottes. Nein, Mann, wir sollten damit, wie nennen wir das? Ja? Hausieren gehen, rausgehen und sagen, ey, Leute, wie die Rapper ihre Bling-Blicks zeigen, so sollten wir quasi uns, unser Gott zeigen. Guck mal, Kind Gottes, die Hand hier, zack, Hausgenosse Gottes, WhatsApp. So sollten wir durch die Welt gehen. Und nicht so gebückt. Ja, wir sind Kinder, wir sind Bürger vom Königreich Gottes. Bei uns sind die Rechte des, also für uns sind die Rechte des Königs im Königreich Gottes geltend. Und ein Recht, welches wir durch Jesus Christus bekommen haben, sehen wir in folgenden Versen. Also ich bitte euch, einer von euch geht zu Jesaja 53, 4. Und einer von euch geht zu Matthäus 8, 16 bis 17. Und eine andere Person geht zu Johannes 14, 12. Also, bitte? Okay, ich sage Jenny Wu. Also die kleine Jenny. Lest du bitte Jesaja 53, 4. Janine, lest du bitte Matthäus 16, 17. Matthäus 8, 16 bis 17. Und Susi, lest du bitte Johannes 14, 12. Johannes 1, 12. Johannes 14, 12. Nee, 1, 12 ist das. Willst du mir sagen, wie ich meine Predigt zu halten habe, oder was? Ich weiß, welche Vers du meinst, aber okay. Ja. Das war Matthäus 17 und 18, oder? Matthäus 8, gut, ne? 16 bis 17. Okay, danke. Das ist sinnvoll, ja. Das ist schön frisch. Okay. Ja. Jenny, bist du ready? Okay. Ja, du musst erstmal dein Mikrofon. Aber er hat diese Krankheit getragen. und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Nur vier, ne? Ja. Kannst du nochmal bitte lesen und lauter? Okay. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Amen. Guck mal, was für ein Recht wir haben, bekommen haben. Wir haben das Recht, befreit zu sein von dem, was in Jesaja 53 steht. Weil Jesaja das schon für uns getragen hat. Ne, wenn ich Jezreel trage für Armena, weil sie gerade das nicht tragen kann, dann ist die diejenige, die frei ist. Die diese Last nicht spürt. Und das ist ein Geschenk. Oder das ist ein Geschenk, was ich dir gebe. Ein Recht, was ich dir gewähre, zu sagen, hör mal zu, wenn du das nicht kannst, dann gibst du mir das und ich trage das für dich. Ja? Und viele sagen, ja, das war im Alten Testament und so, ohne dass sie... Wenn es Menschen gibt, die sagen, ey, das war im Alten Testament und ich weiß nicht, ob es jetzt ist, dann gehen wir jetzt zu Matthäus 8, 16 bis 17. Janine? Jo. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Gemüter aus mit einem Wort und heilte alle Kranken. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Gebrechen genommen und unsere Krankheiten getragen. Boom. Prophezeiung erledigt. Siehst du auch, du siehst auch im Neuen Testament. Es beruft Matthäus 8, 16 sagt das gleiche aus, was Jesaja 53 sagt. Ja? Und damit sind wir es doch, guck mal, wie oft das rüberkommt. Wie oft das in der Bibel steht und wenn etwas oft in der Bibel steht, dann sollten wir das auf jeden Fall im Kopf behalten. Genauso wie das meist vorkommendste Satz in der Bibel. Fürchte dich nicht. Wie oft Jesus Christus, wie oft Gott uns das sagt, fürchte dich nicht. Und dann kommt irgendwas und wir fürchten immer und uns immer noch. Gott schreibt das so oft. Was habe ich gesagt letztes Mal? Immer, je nachdem, welche Aussage das ist oder wie geschrieben steht, steht das über 300 Mal in der Bibel, dass wir uns nicht fürchten sollen. Das ist für jeden Tag ist das ein fürchte dich nicht, in dem wir leben. In dem wir leben, in dem Jahr, in jedem Tag steht in der Bibel, fürchte dich nicht. Sondern geh mal zu Johannes 14, oder nein, wer liest das jetzt vor nochmal? Susi, ne? Ich. Ja, dann liest mal vor. Wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. So. Jetzt haben wir gerade Jesaja 53 gelesen und Matthäus 8 und haben gesehen, was Jesus Christus gemacht hat und was Jesus Christus machen wird. Und Jesus Christus hat das gemacht und sagt zu uns, dass wir auch das machen werden und sogar Größeres. Damit hat er uns eine Autorität gegeben, welche wir wahrnehmen müssen. Weil viele Menschen sagen, wir sehen kein Wunder mehr. Wir sehen dies nicht mehr. Weil viele Kinder Gottes ihre Autorität nicht mehr bewusst sind oder ihre Autorität kleiner machen, als es sind. Die sagen, okay, ich habe Gott und ich weiß, Gott kann alles alles zum Guten verwandeln und Gott ist bei mir und schützt vor mir, aber ich glaube nicht, dass ich durch Gott Tote aufwecken kann. Ich glaube nicht, dass ich durch Gott Menschen, die eine krasse Krankheit haben, wieder gesund machen kann. Ich glaube nicht, dass ich durch Gott hunderte Menschen füttern kann. Ich glaube es nicht, weil ich struggle doch selber. Ich habe doch selber, manchmal ist mehr Monat als Geld da. Manchmal bin ich selber sehr sauer und bin auch immer voll hässlich zu meinen Geschwistern. Manchmal dies, manchmal das. Und dann machen wir einfach sinnlos unsere Autorität, machen wir einfach kleiner. Und dann, klar funktioniert das nicht, weil du stehst da nicht mehr auf. Du stehst nicht mehr auf dem Fundament, was dir quasi die Autorität gegeben hat und die Kraft deiner Autorität ist, sondern du stehst ganz alleine auf deine Kraft, auf deine auf deine Gedanken, auf deine Dings und das. Und ganz ehrlich, wenn du die ganze Zeit denkst, ne, dass du nur 5 Kilo heben kannst, aber eine andere Person kommt und sagt, hör mal zu, ich kann nicht nur 5 Kilo heben, ich kann sogar 20 Kilo heben. Und wenn durch mich und mit meiner Hilfe wirst du sogar schaffen, 10 oder 15 Kilo hochzuheben. Und dann sagst du zu der Person, nein, geht da gar nicht, weil ich habe ja nur 5. Ich habe ja nur 5. Es ist doch egal, ich glaube nicht, dass ich durch dich helfen kann. Und du packst mit der Person auf einmal eine 5 oder eine 10 Kilo Hantel und die Person hebt mit dir das hoch und du realisierst auf einmal, hey, ich habe es geschafft. Aber das Problem ist, in diesem Beispiel siehst du 2 Personen und sagst, ja, du hast es geschafft, weil diese Person dir geholfen hat. Aber so dürfen wir das nicht sehen. Wir dürfen uns von Gott nicht trennen, weil Gott schafft es durch uns. Wir lassen Gott es machen durch uns. Also sagen wir nicht, Gott macht seinen Teil und ich mache meinen Teil, sondern Gott ist in mir und macht das durch mich. Wir dürfen uns nicht von Gott trennen, denn dann passiert das, dass wir dann auf unsere Kraft gucken, anstatt auf Gottes Kraft gucken. Und natürlich schaffen wir das nicht. Natürlich können wir keinen geliebten Menschen oder einen fremden Menschen von dem Tod bewahren, durch alleine nur sprechen oder durch einen Toten auferweckt, aber wir sind die Ersten, wenn wir singen, Drive on, shall rise again. Nur weil das Lied so schön anhört und im Chor so stark ist, aber was wirklich dieses Lied bedeuten mag, werden wir verstehen wir nicht. Weil ja klar, Drive on, shall rise again, dass alle gestorbenen Menschen, die an Christus geglaubt haben, werden wieder erweckt sein. Aber wenn man das auch in einer anderen Sache sieht, es ist auch immer noch möglich, dass wir Menschen zu Tod beten können, und die wieder auferstehen. Denn der Herr Jesus Christus hat gesagt, ihr werdet das Gleiche machen wie ich. Und damit meinte ich nur Gottes Wort pushen, sondern auch all die Dinge, die er gesagt hat, gemacht hat. Weil wir glauben ja auch, dass wenn wir sterben, wieder erwachen, wie Jesus Christus gemacht hat. Warum glauben wir das? Aber glauben nicht, wenn Jesus Christus sagt, du kannst Wunder bewirken durch uns, durch mich. So was Krasses, dass wir selber sterben und dann wieder erwachen. Und das ist für uns nicht schwer zu glauben, als dass wir reden und etwas ein Wunder passiert oder wir etwas heilen. Das ist ja genauso krass. Jesus ist der Heiler und Befreier, den wir immer gesucht haben. Und dieser Gedanke muss verstanden werden. Das ist ein himmlisches Recht und das ist ein Recht, was Jesus für uns erworben hat. Und zugleich ist es unser Fundament. Ja? Du kannst dein Leben in Schutt und Asche leben, wenn du Jesus Christus als Fundament entfernst. Und dieses passiert durch Unglaube, falsche Theologie, durch irgendwelche Lügen, die der Teufel hier versucht zu erzählen und irgendwelche merkwürdigen Erfahrungen, die man erlebt hat oder wo man gehört hat, auch diese Person hat das erlebt. Wie zum Beispiel meine Mutter, als sie diesen Kenntnis weitergeschickt hat und auch nachgemacht hat quasi. Durch irgendwelche Erfahrungen. Aber wir sind nicht dazu verpflichtet, irgendwelche Erfahrungen von irgendwelchen Leuten zu decken, sondern wir sind dazu verpflichtet, das Wort Gottes als unser Maßstab zu machen. Das ist der Schlüssel. Wir müssen auf dem Wort Gottes stehen. Matthäus 24, da gehe ich mal schnell hin. Ihr könnt auch mitkommen, wenn ihr wollt. Ich lese dann schnell vor. Matthäus 24. 35. Sind wir alle da? Yes. Also, wir müssen auf Wort des Gottes stehen. Ja? Matthäus 24, Vers 35 sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ja? Das ist der Schlüssel, dass wir das Wort Gottes als unser Fundament und als unser Maßstab haben. Und dann ist es egal, was wer was erfahren hat, wer was gesehen hat, wer was bla bla bla hat. Das Wort Gottes muss das belegen können, was diese Person mir versucht zu erzählen. Die Herausforderung ist nicht, das Wort Gottes zu verbiegen, damit es zu meinen Erfahrungen passt, sondern meine Erfahrungen so lange zu verändern, bis sie mit dem Wort Gottes identisch sind. Stichwort Gedankenerneuerung. Beziehung zu Gott. Versteht ihr? Nicht das Wort verbiegen, sodass ich sagen kann, boah, dieses Wort passt zu meiner Erfahrung, sondern meine Erfahrung so lange zu ändern, dass die auf das Wort Gottes passen, identisch sind. So, zurück zu Paulus, ja? Apostelgeschichte 22. Paulus hat es vollkommen richtig gemacht. Ich meine, Paulus hätte sich auch verprügeln lassen können mit der Peitsche. In diesem Moment hat er eine riesen Chance gehabt, sich verprügeln zu lassen. Überleg mal, wie oft, wenn deine Mutter oder dein Vater dich schlagen wollten, wie ihr überlegt habt, aus dieser Situation rauszukommen. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals geschafft habt. Ich habe es nie geschafft. Es sei denn, ich laufe von zu Hause weg, aber ich wusste, die Schläge warteten auf mich zu Hause. Und da ich keine eigene Wohnung hatte, musste ich zurück. Und du bist, glaub mir, du bist lieber zu Hause und kriegst Schläge, als da draußen in der Nacht in der Kälte rumzuchillen. Mit Hunger. Ja. Deswegen, der Paulus hatte eine Chance, sich verprügeln zu lassen. Und die haben schon Anlauf genommen. Ja, die haben schon Anlauf genommen. Die Leute haben sich gefreut. So, jemand ausbeichen, endlich wieder. Lalala. Der Tag war so oder so ein bisschen langweilig. Jetzt haben wir eigentlich einen, den wir ausbeichen können. Und die holen auf und der Paulus tut exakt dasselbe und fordert sein Recht ein, welches er hatte und auch tatsächlich umgesetzt hat. Und wisst ihr, wie er das gemacht hat? Er hat seinen Mund aufgemacht, damit Gottes Privilegien und sein Wort in unser Leben sichtbar wird, müssen wir Kinder Gottes unseren Mund aufmachen. Wir müssen zu den Problemen sprechen. Wir müssen zu allen sprechen. Und das macht dann auch Sinn, was Mami sagt. Weil viele sagen, warum soll ich für mein Konto beten? Als ob mein Konto auf mich hört. Das ist nicht mein Lebewesen. Das ist nicht mal irgendwas, was versteht, was ich sage. Es sei denn, du benutzt die Computersprache. 1011, bla bla. Aber hey, rede. Sprichst du dein Konto? Sprichst du deiner Wohnung? Sprichst du dir selber, wenn du zu faul bist, das zu machen, wo du genau weißt, ich sollte das jetzt machen, das ist besser für mich. Rede zu dir selber und von mir aus segne dich selber und sag, Name Jesus Christus, du stehst jetzt auf. Du stehst auf und gehst die Küche sauber machen. Du stehst jetzt auf und gehst lernen. Du stehst jetzt auf und sagst deinen Geschwistern, wie sehr du liebst. Du stehst jetzt auf und gehst predigen. Du stehst jetzt auf, ich weiß nicht, wie oft du aufstehen sollst, aber steh auf. Rede zu deinem Problem. Rede zu allem, was nicht, wo du genau weißt, es gehört nicht zu mir. Rede zu deinen Eltern, rede zu deinen Freunden, mach deinen Mund auf. Fordere deine Rechte auf als Kind Gottes. Deine Autorität. Sprüche 18. Okay, wann liest du das bitte? Sprüche 18, 21. Ja, ich habe auch eine Frage. Bitte. Hat jemand wie hier das Anrecht auch gehabt? Wie bitte? Hat jemand wie Hiob dieses Anrecht auch gehabt? Jemand wie Hiob hatte das Anrecht nicht gehabt, aber er wusste, dass es einen Gott gibt. Und er wusste, er hat eine Beziehung mit Gott dennoch gehabt. Und jemand wie Hiob sollte, ich würde jetzt sagen, natürlich gab es da Jesus auch schon, aber das war nicht in diesem Bund dass die Autorität hatten, sondern die sollten Gott suchen und ihm vertrauen in all dem, was sie haben. Das wird jetzt meine Antwort sein dazu. Ja, der Grund, warum ich das sage, ist, weil Hiob hatte nicht die Vollmacht, nicht mal das Wissen, den Teufel sozusagen anzusprechen, das Problem anzusprechen. Wir in Wien, wir haben diesen Befehl von Gott bekommen, zu dem Problem zu sprechen. Und das ist der Unterschied zwischen unserem Bund und die Beziehung mit den damaligen Propheten, die Menschen hatte. Ja. Na, bei der möglicherweise diese Angriffe, die Hiob bekommen hat, wenn wir heute solche Angriffe bekommen, dann müssten wir eigentlich zu diesem Problem sprechen. Dann müssen wir eigentlich, Gott würde von uns erwarten, zum Teufel zu sprechen. Aber Gott hat nicht von Hiob erwartet, zum Teufel zu sprechen. Weil er wusste, dass Hiob nicht diesen Vollmacht hatte. Ja. Und da sieht man, wie krass diese Autorität ist, die wir bekommen haben, dass wir, wenn wir in einer Situation wie Hiob, dann hätten wir das nicht, wir hätten so eine krasse Verfolgung wie Hiob erleiden müssen. Weil durch diese Vollmacht hätten wir sofort nach dem ersten Angriff den Teufel direkt zurechtweisen können. Amen. Haben das alle verstanden? Gut. Dann, Hiob war den Teufel ausgeliefert. Ja, also Hiob war den Teufel wehrlos ausgeliefert. Aber er hat immer noch Gott, ne? Ja, klar. Gott musste halt reagieren. Hiob konnte nichts tun. Er konnte nur vertrauen, dass Gott handeln wird. Aber wir können nicht sagen, ja, ich kann nichts tun, ich warte, bis Gott handelt. Nein, Gott sagt, du sollst zu dem Problem sprechen. Du sollst handeln. Da ist der Unterschied. Amen. Wer war das? Sprüche? Warte mal kurz, ich bin jetzt kurz rausgekommen. Was? Sprüche 28, bitte. Nochmal bitte? Sprüche 18, 21. Sprüche 18, 21. Genau, 21. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, wird sie ihre Frucht ziehen. Amen. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Das heißt, ganz egal, was du bekennst, entweder Übereinstimmung mit Gottes Wort oder dem, was der Teufel kommt. Das entscheidet dein Leben. Ja, das wird quasi in deinem Leben sichtbar sein. Und Paulus entscheidet sich, die Rechte, die er hat, anzuwenden und diese laut und deutlich und klar auszusprechen über sein Leben. Und weil er das getan hat, erlebt er Errettung. Die Leute haben dann losgelassen. Die haben gesagt, ey, nein, wir können ihn nicht verprügeln. Wir müssen ihn losbinden. Und dann haben sie ihn quasi am nächsten Tag vor den ganzen Ältesten. Und da hat der Paulus auch richtig, richtig intelligent gehandelt. Und weil die haben dann quasi, ich weiß nicht, ob ihr die Story den Vers kennt, dann haben die ihn ja angegriffen. Und Paulus hat über Gott gesprochen, aber so, dass er die Leute nicht angegriffen hat, sondern die Leute dazu gebracht hat, darüber nachzudenken, was der Paulus eigentlich sagt, weißt du? Da, ich glaube, da kommt auch dieser Vers, wo er sagt, wenn ich mit den Juden bin, bin ich ein Jude, wenn ich mit dem Blablabla bin, ich ein Blablabla, dies und das. Er hat einfach sehr klug gehandelt und hat nicht direkt gegen die gesprochen und gesagt, nein, aber dies, das, bla, so dass er die Argumentation gewinnen wollte, sondern er hat die einfach in ihrer Sicht geleitet, so wie wir, wenn wir mit einem Ungläubigen sprechen und sagen, du, nicht, wir sagen nicht du, sondern wir oder ich damals auch und bla bla bla, sodass der Ungläubige sieht, krass, guck mal, aus denen ist, war das und Gott hat aus ihm das gemacht, ne? Aber wenn ihr das mal lesen wollt, liest mal, das ist dann 23. Aber der Paulus hat einfach ganz klar gesprochen und ganz und deutlich. APG 23? Bitte? Apostelgeschichte 23, was ich gerade erzählt habe. Ja. Aber Paulus hat einfach bei Apostel 22 ab 23 einfach ganz klar gesprochen und hat gesagt und hat die gefragt, ist das erlaubt? Und die Leute mussten zugeben, nein, es ist nicht erlaubt. Und das ist dieselbe Geschichte, die wir auch erleben, wenn die Verfolgung, egal in welcher Form, in unser Leben kommt. Wenn die Not oder Schwierigkeit uns packen möchte, dann müssen wir fragen, ist es erlaubt? Und die Antwort ist sehr simpel, und zwar nein. Ich bin ein Kind Gottes. Ich vertraue und glaube an meinen Herrn Jesus Christus. Ich habe Vergebung der Schuld durch den Herrn bekommen. Die Strafe liegt nicht mehr bei mir, sondern auf ihm. Er hat dafür gezahlt. Er hat schon dafür gezahlt. Deshalb, Teufel, ist dir nicht mehr erstattet, mich einfach krank zu machen, arm zu machen und so weiter. Und ich nehme mein Recht, welches mir mein Herr gegeben hat, auf dem Kreuz von Golgatha, welches er mit Schmerz für mich erworben hat, und ich sage nein, nicht in meinem Leben, Teufel. Und dieser Teufel muss aus dem Leben weichen, er muss weg, er hat keine andere Wahl. Er kann sich nur zwischen etwas entscheiden, in welcher Himmelsrichtung er fliehen wird. Weil er sieht, dieser Mensch ist ein Kind Gottes und er kennt seine Rechte. Er kennt seine Rechte. Und erst recht, wenn wir gerade unter Druck sind und wir ein Problem sehen und wir zu diesem Problem reden und dieses Problem verschwindet nicht auf einmal. Leute, das heißt nicht, dass das Problem nicht verschwunden ist. Erfreut euch darin, dass ihr wisst ganz genau, boah, das Ding ist gerade so schlimm, aber ich werde daran wachsen. Denn Jesus Christus ist ja bei mir. Das Einzige, was ich machen muss, ist einfach nur ausharren. Es ist genau wie wir, was wir gerade machen mit Corona. Die Regierung sagt, das Einzige, was sie machen soll, ist, bleibt zu Hause, Leute. Geht nicht sinnlos raus und besucht Leute, bla bla bla, egal wie es ist. Bleibt einfach zu Hause. Damit hilft ihr uns schon, das alles einzudämmen. Und genau das Gleiche ist das auch bei Herrn. Vertraue einfach unseren Herrn. Und lass ihn weiten. Denn das Ergebnis wird so oder so sein, dass der Teufel weichen muss, weil ihr wisst, wer ihr seid. Heute, morgen, gestern. Und wenn der Teufel das erkennt, dann wird er fliehen. Das steht doch in der Bibel. Er wird fliehen vor euch. Eine andere Wahl hat er nicht. Er wird nicht sagen, wie ein, nein, ich werde sie bleiben. Nein, er hat keine Chance. Dann steht er unter Druck. Und diesen Druck von Jesus Christus wird er nicht aushalten können. Wir haben den Frieden unseres Herrn bekommen. Deswegen haben wir diese Gemeinschaft. Deswegen haben wir diese Bible Studies. Deswegen gehen wir zweimal in der Woche zur Church, zweimal in der Woche zur Bible Study. Wenn Leute das hören, sagen, boah, übertreibt aber. Nein, übertreibt. Ich übertreibe nicht. Ich bin kein Bürger dieser Welt. Ich bin ein Bürger im Himmelreich. Und ich werde das so machen, wie es im Himmelreich ist. Ich werde da. Und so agieren wir. Wir gehen zur Gemeinde. Wir haben Beziehungen zu unseren Geschwistern. Wir nennen unsere Geschwistern Schwester, Bruder. Auch wenn du denkst, dass es nur dass Schwester und Bruder nur aus dem gleichen Blut bestehen. Nein, wir haben den gleichen Erlöser. Wir haben denjenigen, den gleichen, der uns Leben gegeben hat. Und wir hören unsere Geschwister an, damit wir auch einfach das lernen. Weil der Teufel kann auch vieles klauen. Aber damit nicht vieles verloren geht, holen wir uns wieder zurück. Durch Geschwister, durch Predigen, durch Gebete, durch Beziehung. Deswegen, wisst, wer ihr seid. Ihr seid Kinder Gottes. Und befolgt das, was Gott von uns haben möchte. und wisset, was euer Recht ist. Und fragt immer wieder, ist das erlaubt, was gerade in mein Leben reinkommen möchte, das auch wirklich zu tun. Wenn es von Gott ist, arme auf. Wenn es nicht von Gott ist, verschwinde. Keine Zeit dafür. Ich bin fertig. Ich habe ihn fertig. Grüß dich, Leute. Wir aber dankend annehmen sollen. Könnt ihr raten, was das ist? Fleisch? Eine Sache, was nicht von Gott kommt, aber die sollen wir annehmen. Verfolgung? Ja, genau. Ja. Verfolgung. Das, was Gott sagt, dass Verfolgung kommt und wir sollen immer noch mal freuen darauf, dass diese Verfolgung kommt. Und das wird ein Zeichen sein, dass der Herr das benutzen wird, nicht nur um uns sozusagen zu stärken, sondern um zu zeigen, wie mächtig er ist. Und deswegen, wir sollten immer daran denken, dass je mehr wir die Beziehung mit Gott verstärken, je mehr wir Beziehung haben, desto stärker wird die Verfolgung sein. Es wird nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Keiner kommt und gibt dir immer Applaus. Du wirst nicht von heute auf morgen mehr Instagram-Followers haben, sondern es wird sogar weniger sein und du wirst Hate bekommen. Und das soll für dich eine Freude sein, wenn das Christus Willen passiert. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass du, wenn du halt zu schnell gebrannt bist und dann Knöpfe bekommst, dass du dann Jesus Christus danken sollst, weil er die Verfolgung ist von ihm. Nee, das nicht. Da musst du langsamer fahren. Aber Dinge, die wir tun in Christus, wenn wir in Christus wandeln, wenn wir mit ihm vertiefen, dann ist es unvermeidlich, dass Verfolgung kommt von der Welt. Weil wir gehen dann gegen den Strom, gegen die Strömung der Welt. Wenn wir gegen diese Strömung gehen, dann wird Widerstand kommen. Und dieser Widerstand wollen wir dankend annehmen, weil wir nicht größer sind als Jesus Christus. Wenn er diesen Widerstand hatte, dann werden wir erst recht diesen Widerstand auch bekommen. Amen.